SRF Virus. Das ist ihr Virus. Mental X. Der Mental X nimmt dich jetzt mit auf eine fantastische Reise in die Welt der elektronischen Musik. Er bringt dir exklusive Clubtracks, News von DJs und Produzenten von der ganzen Welt. Hi, I'm James Holden. Hi, I'm Cal Cox. This is Tim Davison. Und er empfiehlt dir die Partys, wo er auch selber wird hingehen. Mental X. Jetzt auf SRF Virus. Fantastische elektronische Frühlingsvorbote. Die sind da. Und somit herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Abend. Der Los ist SRF Virus. Ich bin der Mental X. Ich bin am Freitag zu Abend jeweils 3 Stunden zuständig, dass die elektronische urbane Clubmusik mir zu kurz kommt. Und heute stellt er einen jungen Herr aus München vor, Julian Wassermann. Äußerst begnadeter DJ und Produzent. Und das hat anscheinend auch Sole gemerkt. Der hat einen Brand EP gegönnt. Und zwar auf seinem Label Parkett Music, und die hat es wirklich in sich. Weiter reisen wir musikalisch nach Oslo. Von dort kommt Terje Saeta. Fantastischer Remix, ebenfalls gerade in 2-3 Wochen dann einmal auf Manuel Musics exklusiv gehörschen heute oben, hier zum ersten Mal. Alles schön und kompakt zusammengefasst als Aquarius and Modular Memories. Schön reise ich mit. Viel Spaß. Frühling. Juhu! Gut, zumindest musikalisch mal. Und zwar ganz explizit in der Elektronika. Das hier ist vom russischen Produzenten aus Moskau, K. Ashkin. Heißt er Dark Baroque, hat er das genannt. Und ja klar, es macht richtig Spass. Wir haben wieder klassische Piano-Sounds drin, zwischendurch ein fünftes Mal ein Vögel. Und gibt eine angenehme Mut. Hey, ich hoffe, deine Arbeitswoche ist nicht allzu anstrengend gewesen und kannst jetzt langsam ein bisschen runterfahren. Für das bin ich hoffentlich da und wir reisen zusammen ins Wochenende. diese Nummern. Und dabei ist sie eigentlich sehr, sagen wir mal, minimalistisch produziert, aber manchmal ist einfach wenig mehr, oder? Das beweist er hier, Roy Rosenfeld, er kommt aus Jerusalem. Letzte Woche hat er mir ein Feature vorgestellt, und weil der Track wirklich so unheimlich schön und vor allem so sexy ist, spielen natürlich heute jetzt oben nochmal Roy Rosenfeld, When We Were Innocent. vorher hast du gerade Nautica gehört. Zum zweiten Mal heute mit dabei in der Rotation. Und zwar vom fantastischen Buddha Kid zusammen mit dem Jonas Saalbach hat er das produziert. Und das hier ist aus England, genauer gesagt, auf Crosstown Rebels rausgekommen. Und zwar mit Timma. Thank you. Essential Tune. Seite. Ja, Techno und House Music aus Norwegen. Geht es nicht alle zu viel. Gut, Finnland hat natürlich eine extrem große Techno-Szene. Und dann haben wir natürlich auch noch den Jotto und den Sid Inc., wo vor allem die Underground-Music aus Skandinavien beherrschen. Aber der Terje Saeta hat, wie du da hörst, wirklich richtig etwas auf dem Kasten. Das ist seine kommende Scheibe auf dem Manual Music und Brüller. Hintergrundinfos zu diesem Act und natürlich Playlist und Podcast zum Downloaden findest du auf srf.ch/mentlix. Den Podcast bekommst du natürlich auch for free eine gute Stunde nach der Sendung auf iTunes. We'll be right back. Baby Tracks ist das mit Take Me Home auf Spring Tube Music. Spring Tube passt natürlich hervorragend auch zum Thema von der heutigen Episode Mental X Electronic. Gut, Frühling haben wir jetzt gerade noch nicht unbedingt. Aber zumindest die ersten elektronischen und technoiden musikalischen Frühlings-Vorboten, die bekommst du heute von mir. Und genau eben das ist so eine. Du hörst SRF 4, was ich bei der Mental X klar. Hintergrundinfos auf srf.ch/mentalx. Und den Podcast kannst du natürlich die Sendung natürlich gerade gratis downloaden. Schönes Wochenende. Thank you. لقد فنيت روحي عليك صبابة فما أنت يا روح العزيزة Also wenn die Engländer etwas schon in den frühesten 90er Jahren, in den frühesten Kindesjahren von der Elektronik begriffen haben, dann man muss Tracks richtig mastern. Und zwar fett, dass sie einfach überall funktionieren. Und das, finde ich, ist ein klassisches Beispiel davon. Wenn du daheim kannst, einen Lut aufdrehen, zählt das mal rein. Also die Bassdrum, die haut dich gerade rein. Du hast den Ben Shaw aus Liverpool. Das ist seine brandneue Scheibe Trip Room. Und naja, sie heisst, wie sie tönt. Richtig geil. This is John Digweed. You're listening to Virus Radio with Mental X. Vor allem der Newcomer namens Julian Wassermann aus München. Ist gerade mal Anfangs 20. Und trotzdem hat er schon eine beachtliche Diskografie, zumindest wenn es so um die Labels geht. Es reihen sich zum Beispiel so Namen wie Dear Dear oder Stilfa-Taletfa aneinander. Und es ist eigentlich nur eine Zeitfrage bei diesem Sound. Vor allem, weil sie auch der Sole, der Label-Owner von Parkett Music, bei wie sie es basic und schwänziger macht, dass dieser junge Herr früher oder später auf dem Label landet. Jetzt ist es passiert. Das ist brandneu. Das ist mein zweiter Essential Tunes im heutigen Mix, der Julian Wassermann mit der Polydor. Hintergrundinfos zu diesem jungen Herr, Playlist oder Podcast zum gratis Downloaden findest du auf srf.ch/mentlix. Der Podcast wird gewohnt auch nach der Sendung auf der SRF Virus App auf deinem Handy oder einfach auf iTunes. Definition für Progressive House. Gut, Südamerikaner haben das Genre ziemlich gut im Griff. Das beweisen sie sehr regelmäßig. Und das hier ist einer von den absoluten Shooting Stars aus Südamerika. Genau gesagt aus Argentinien. Sebastian Busto ist das. Seine kommende Scheibe Kronos. Und gerade so eben seine letzten 4-5 Tracks. Super monströs, hat er eine Gewahrung gefunden. Dann hat er dann aufs Label Soundgarden gesagt. genau erinnern. Das müsste vielleicht so 2008 oder 2009 gewesen sein. Nein, 2009 ist es sogar. Einen Sommer haben wir gehabt. Da habe ich zum ersten Mal auf den Turntables eine Scheibe vom Label Plattenbank gehabt. Von einem Typ namens Guy Mansour. Und ich habe gefunden, so leck, was ist das für ein Label und was ist das für ein Produzent? Gut, nach all diesen Jahren wissen wir natürlich bestens, wer der Guy Mansour ist. Ursprünglich Israeli, zurzeit wohnhaft in Bayern, ich glaube sogar in München selbst. Und er betreibt er äußerst erfolgreich sein Label. Er gehört so ein bisschen in die ganze Guy Gerber, Guy Che Entourage rum. Gut, passt ja auch irgendwie vom Namen. Auf jeden Fall bei ihm auf Plattenbank ist die Woche das rausgekommen. Und zwar vom Kaspar Kromann. Das Stück heisst The Construct. Spektakulär deep. We'll be right back. nach der 9. Du hörst SRF Virus, ich bin der Mentlix. Das sind 3 Stunden Mentlix Electronic Dance Music. Und eine ganz gute Stunde haben wir noch. Hast du ein Spot eingeschaltet? Nach der Sendung kannst du gerade den Podcast downloaden auf srf.ch/mentlix, auf der SRF Virus App und selbstverständlich auch auf iTunes. iTunes aufmachen, über Mentlix eingeben und schon hast du mich in der Hosentasche von unter der Woche. Und viel, viel, hoffentlich Leute im Sound. Schöne Idee, was du am Wochenende machst. Also ich würde empfehlen, wenn du ein bisschen Techno-Nostalgiker bist, dann gehst du ins Kaufleuten. Und das Kaufleuten ist ein bisschen so eine Sache, aber hat sich in den letzten Jahren, finde ich, recht rehabilitiert, zumindest vom Ruf her. Und morgen wird das sowieso eine sehr anständige Geschichte, weil der DJ Gogo hört man heute zwar nicht mehr allzu viel von ihm, aber der war mal in den 90er und in den 0er Jahren wirklich einer von den wirklich bekanntesten DJs von der Schweiz und auch Russland ist ein absoluter Superstar gewesen, hat Releases auf Renaissance, auf Global Underground und. Neben seinem ganzen DJing hat er einen Club betrieben namens Q und der heisst jetzt wieder so, ist sogar am gleichen Ort. Allerdings hat er wirklich gar nichts mit dem damaligen Q zu tun. Und wie gesagt, der Gogo macht morgen so bei einem Kaufleute so ein Symbol, also aka Club Q in Zürich in der Nullerjahr-Party. Als DJ ist auch natürlich mit dabei, der DJ Nukem und live der dritte Raum. Was sonst noch also passiert, das erfährst du nach dieser Scheibe hier in meiner Club Selections und das ist Nehuta und Zenobi. Tag zelebriert. Morgen oben im Kaufleute sein ehemaliger Club, der Club Q Party, nennt er The Symbol als Gast-DJ und Gast-Live-Actor-DJ Newcam. Und live der dritte Raum. Nach so vielen Jahren immer noch ein sehr spannender Live-Act. Wenn du schon lange nicht gelost hast, wird sich das auf jeden Fall lohnen. Was sonst noch, wie, genau und wo passiert, das erfährst du jetzt. SRF Virus Mental X Club Selection. Wenn du zum Beispiel in Zürich bist, kannst du ja auch in der Zwischenzeit mal einen kleinen Abstecher machen. Eigentlich so Club-Hubby. Und zwar im Hive Club am Morgen so oben mit dem Basel-DJ Andrea Oliva. Ist anscheinend wieder einmal in der Schweiz und das ist ja ziemlich cool. Also er spielt so ziemlich fast die ganze Nacht. Oder sicher 4-Stunden-Set. In der Friedersbüchse ist morgen so oben der Ray Ocabana, während im Supermarkt der Club gerade neben Hive in Zürich. Dort ist der Tobi Neumann aus Berlin. Ein wirklich fantastischer Acid House-DJ und seit den frühesten 90er Jahren mit dabei. Selbstverständlich kannst du morgen so oben aber auch in Luzern in Ausgang. Dort haben wir ja den berühmt-berüchtigten Rock Club. Morgen so oben mit dem Keins und dem DJ Wild. Thank you. vom Trans und der Aufbau von Techno. Griechen melden sich zurück. Und zwar Zeiger und Blue Soul sind das. Der eine davon, da kann ich wenigstens den Namen aussprechen, Haris Gurdas, beim Zeiger Lonis Eliebesi. Aber du bekommst zumindest Hintergrundinfos, du kannst das Namen probieren selber zu entziffern. Aber es sind irgendwie einfach zu viele Konsonanten aneinandergereiht. Und das tue ich mir am Mikrofon nicht an. srf.ch/mentalx, da bekommst du eine Playlist, Hintergrundinfos zu diesen Acts und diesen Tracks und natürlich den Podcast zu downloaden. Enjoy.

Jetzt sind wir schon bei den ersten Open-Air-Partys im Sommer, oder? So lassen wir es heißt, der Track, wer produziert hat, keine Ahnung, ist noch ein unreleased Track, aber richtig, ja, ein klassischer Rave-Trance-Sound funktioniert immer wieder und schließlich haben wir jetzt im Winter genug düstere Sounds gehabt. Gut, nicht bei mir, aber ich spiele keine düsteren Sounds, oder gibt mir zumindest im Ansatz nie. Sondern Produzenten gehen allgemein so ein bisschen frühlingshafter drin, das ganze Material an, produzieren wirklich sehr, sehr fette Tracks, vorwiegend in Dur. Und was dabei rauskommt, das gehörst du eben genau da. Solar System für Unbekannte. We'll be right back. So, das Closer heute oben noch ein richtiger Techno-Kracher, und zwar vom Dan Reich mit Out There. Und ich hoffe, du hast Spass gehabt, die drei Stunden Mentalix Electronic. Heute nach dem Thema Aquarius and Modular Memories. In einer guten Stunde gibt es den Podcast, sprich die heutige Sendung als gratis Download. Gehst auf srf.ch/mentalix oder auf iTunes. Und schon hast du einen Sound von unter der Woche. Ich würde mich sehr freuen, wenn am nächsten Freitag ab der 7 Uhr wieder einschaltest. Bin ich wieder für dich hier live im Studio, wo wir anschauen, live hinter den Turntables und mit dir ins Wochenende reisen. Und jetzt sage ich, genieß das Wochenende. Kommt wieder nach. Ciao, ciao.